Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Im Friedrichshainer Nordkiez im Osten Berlins organisieren sich BewohnerInnen rund um die Rieger Straße aktuell gegen ein Bauprojekt. Die internationale Investorenfirma CG-Gruppe plant dort, die letzte Baulücke mit der Errichtung neuer Eigentumswohnungen zu schließen. Diese aktuelle Welle der Gentrifizierung in Berlin nahmen wir zum Anlass, um mit Leuten aus der Nachbarschaft über ihren Kampf gegen das Bauvorhaben zu sprechen. Menschen aus der Gruppe Nordkiez lebt informieren uns im Gespräch über verschiedene Aspekte rund um das Vorgehen der CG-Gruppe und des Berliner Senats, dem Vorhaben in der Rieger Straße und auf welche Weisen sie sich dem Projekt entgegensetzen. Einen ausführlichen Hintergrundbericht findet ihr im libertären Podcast mit dem Januarrückblick 2017 unter aradio.blogsport.de. Ja, ich sitze heute zusammen mit ein paar Leuten aus der Rieger, aus dem Rieger-Kiez, aus dem Nordkiez in Friedrichshain. Und ihr seid organisiert in einer Gruppe. Vielleicht wollt ihr kurz ein paar Worte zur Gruppe sagen, wie die entstanden ist, worum es in der Gruppe geht. Also die Aktionsgruppe gegen das Luxusprojekt in der Rieger Straße 71-73, den sogenannten Karesamer-Rieger-Bau, die ist entstanden im Laufe des Jahres oder eigentlich genau genommen jetzt erst in den letzten Monaten unter diesem Namen. Wir haben ja in der Rieger Straße diverse Gentrifizierungen jetzt erlebt, zuletzt natürlich auch über das Gefahrengebiet. Es sind sehr viele Leute mobilisiert worden, die bei der Teilberäumung der Rieger 94 sich auch solidarisiert haben, mit der Gewalt von den Bullen ausgegangen ist und auch letztendlich von der staatlichen Seite. Also Henkel, Kant, Krümmer haben sich ja Anfang letzten Jahres das erklärte Ziel gegeben, die linken Strukturen im ganzen Kiez sozusagen auszurotten. Also, und eine Idee ist natürlich von denen gewesen, indem sie hier eine Aufwertung über Immobilien etablieren werden, wird die Möglichkeit geschaffen, dass einfach immer mehr Leute hier zuziehen, die einfach hochpreisigere Wohnungen beziehen und die anderen dann eben vertrieben werden. Und diese Gruppe, also wir haben am Anfang auch andere Aktionsformen schon gemacht, also die entstanden halt über das Gefahrengebiet, wo wir uns über die Kiezversammlung, die von den Hausprojekten initiiert wurden, zusammengetroffen haben und da halt auch schon in die Öffentlichkeit reingegangen sind über eine Presse-AG und über den Nordkiez-Lebt-Blog, den wir da auch initiiert haben, um einfach die Vernetzung sozusagen zu unterstreichen, dass man da einfach eine Informationsquelle hat, um die ganzen Fakten und was alles so passiert ist in Kiez zu bündeln, dass jeder das auch nachlesen kann, jeder nachgucken kann, was eigentlich auch so los ist, was für Aktionsformen gerade so passieren. Und das hat sich halt über diese ganze Zeit entwickelt. Mhm. Und in den letzten Monaten wurde es halt immer brisanter, was auf dem Gelände passieren soll. Und man hat in Erfahrung gebracht, dass also jetzt Mitte März die Baugenehmigung in der BVV-Sitzung ansteht. Und da haben natürlich die Alarmglocken geschrillt, obwohl alle eigentlich nach der ganzen Repressionsscheiß in der Riegerstraße gar nicht mehr konnten, haben wir eigentlich versucht, jetzt nochmal alle Kräfte zu bündeln mit dieser Aktionsgruppe, um da reinzugehen. Also der Blog, um es nochmal zu sagen, also wenn man nachlesen will, wir können das hier im Interview auch gar nicht alles so genau schildern, was alles so los war, der nennt sich Nordkiez lebt. noblogs.org und da sind ganz, ganz viele Informationen zu dieser CG-Gruppe, aber auch überhaupt zu dem, wie der Blog entstanden ist und das Gefahrengebiet. Es sind auch Repressionsgeschichten, wir haben auch Repressionsgeschichten gesammelt, die kommen jetzt auch peu à peu auf den Blog, um auch mal zu vermitteln, was für eine wahnsinnige Bullengewaltscheiße hier so los war. Kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, was genau auf dem Karree Samariger passieren soll, was da gebaut werden soll? Welche Dimension das hat? Ja, es sind halt einfach letztendlich Wohnungen, die im Quadratmeterpreis von 11 bis 13 Euro angesiedelt sind, was natürlich für Leute, die hier im Kiez wohnen, also völlig undenkbar ist, das zahlen zu können. Das Ganze ist überhaupt so in die Öffentlichkeit gekommen, weil das eigentlich ein Gewerbegebiet war und ist oder gewerblich genutzt. Da ist auch die BUF drauf, also die auch quasi die Jobcenter-Scheiße da so bedient. Die haben sich bisher auch immer sehr destruktiv verhalten, so in diesem ganzen, wir versuchen mal unter Kiezanwohnerinnen ins Gespräch zu kommen. Da ist dieser Kunst- und Kulturverein Anti-Öklesund drauf, also Stadtraumnutzung e.V., die sich da leider von dieser CG-Gruppe, die Großinvestoren sind, die ziemlich vereinnahmen haben lassen. Also das ist einfach auch diese umarmende Geste dieser ganzen kapitalistischen Globalisierungsgewinnlerinnen letztendlich, die was auch die Politik übernimmt, dass man einfach immer schön spiegelt, was an Bürgerinnenbeteiligung geht, und im Endeffekt passiert halt da gar nichts. Und diese Bürgerinnenbeteiligung, die da auf dem Gelände waren, das war einfach auch eine Farce. Also es hieß Beteiligung, aber es war einfach nur eine Informationsveranstaltung oder auch Kommentierungsmöglichkeiten, und im Endeffekt wird man da auch von der Politik mal wieder total verarscht. Also es gibt jetzt diese CG-Gruppe, die dort den Bau der Wohnungen plant. Im März wird über die Baugenehmigung abgestimmt. Im Vorhinein hast du jetzt erwähnt, gab es eine sogenannte Bürgerbeteiligung, wo du sagst, das ist eine Farce. Mhm. Ihr habt dann die versucht, ernst zu nehmen und daran teilzunehmen oder zu nutzen. Wie lief das ab, als ihr da... Was habt ihr da gemacht? Also wir haben sie insofern nicht ernst genommen, weil es schon klar war, dass das eben auch eben so eine Umarmung war. Aber wir haben natürlich in dem Bedürfnis, Öffentlichkeit zu schaffen und Druck zu machen, haben wir das wahrgenommen, um da reinzugehen. Und es gab halt schon zwei solche Beteiligungen, also die auch immer durch Kanäle, weil wir einfach auch sehr nah dran waren an dem Thema, also zu uns durchgesickert sind, weil im Prinzip gab es auch dafür keine Öffentlichkeit. Wenn dann im Tagesspiegel irgendwo eine Anzeige erscheint, dass es diese Öffentlichkeitsbeteiligung gibt, das liest ja normalerweise kein Mensch, also das ist dann so über Mund zu Mund irgendwie an uns gelangt. Und wir haben einmal im Sommer da eine schöne Performance mit dem Christoph Grönern, also das ist der Name CG, ist von dem Menschen, gemacht, um den dann schon unter Druck zu setzen. Der wurde dann auch ziemlich pissig gegenüber den Leuten. Und jetzt eben musste das wiederholt werden, weil halt auch Änderungen im Bauplan waren. Und dann ist eben die rechtliche Vorgabe, das nochmal zu wiederholen. Und da haben wir halt die Gelegenheit genutzt, das großflächiger, den Protest nochmal aufzustellen. Das war auch eine irrsinnige Bullenpräsenz vor Ort, die halt auch wirklich Anwohnerinnen Angst gemacht hat, die bis hin zu Hubschraubereinsatz und also massiv Auftreten von den Bullen ist, dass man überhaupt gar nicht aufs Gelände gekommen ist. Also wenn man kurz nach 6 da war, als es losging, dann im Gebäude wurde man die ganze Zeit gefilmt. Eine Person ist, die mal eben auf dem Klo war, nicht wieder reingekommen, weil das von dem Protestverhalten, was wir drin gezeigt haben, wir waren einfach laut und haben versucht, den stellvertretenden CG-Menschen gar nicht zu Wort kommen zu lassen. Das hat auch ziemlich gut funktioniert, aber die eine Person wurde dann gar nicht mehr reingelassen, weil das halt unbequem war. Der ganze Raum war auch schon so angeordnet, ganz viele Tische und so, dass gar nicht so viele Leute überhaupt reinkamen. Also es ist wirklich total lächerlich letztendlich. Von einmal vom Bezirk war auch überhaupt niemand da. Also ne, das ist auch noch eine Bemerkung wert. Ja, und der Druck dann auf der Straße nachher von dem Bund, wir hatten draußen eine Kundgebung mit Musik und so, also auch noch organisiert, also die haben uns dann auch versucht von der Straße zu schieben, also es wirklich war wahnsinnig unlustig so, aber wir haben, glaube ich, ganz gut durchgehalten. Ne? Also das war ja gerade, also eben ging es ja um die Informationsveranstaltung quasi am 14.12. im Rahmen der nochmal auferlegten Bürgerbeteiligung vom Bezirk eingefordert. Was wir da gemacht haben, ist einfach die Information, die eigentlich einzig nur im Tagesspiegel zu sehen war, eben zu verbreiten durch Aushänge und. Und das andere war halt, dass im Rahmen dieses Bürgerbeteiligungsverfahren mal Pläne auslagen, die aktuellen, interessanterweise nicht im direkt in der Nähe liegenden Bezirksamt in der Frankfurter Allee, was wirklich nahe gewesen wäre für alle Anwohnenden, sich dort zu informieren, sondern in der Yorkstraße. Genau, und das haben wir halt auch. Es gab in diesem Zusammenhang einfach die Möglichkeit, Einwendungen zu schreiben. Das ging auch online. Und was wir gemacht haben, war einfach diesen Einwendungsbogen halt vielfach zu kopieren und an die Menschen zu bringen. Und auch durch Stehen vor Lidl, der damals noch stand, der Lidl ist gegenüber von dem geplanten CG, Neubauprojektgelände bis vor kurzem gewesen. Wird jetzt aber auch gerade demnächst abgerissen und da soll halt auch was nicht gerade Kiezförderliches entstehen. Ja, also Eigentumswohnungen und Hotel. Also das ist auch nochmal richtig krass, auch in der ganzen Stadtverdichtung. Was übrigens auch ein Versuch von uns ist, so von der Rechtmäßigkeit des Ganzen da rein zu grätschen. Weil es gibt eigentlich auch von Umweltamt und so weiter Auflagen, also wie Stadtverdichtung überhaupt sein kann, auch in der Mikrozirkulation von Luft und Staub und Feinstäuben, die ja gerade in der Frankfurter Allee, also europaweit jedenfalls jahrelang an der Spitze lagen, dass es grüne Oasen geben muss und so, solche Dinge. Das wird ja überhaupt, also da gibt es tatsächlich auch Richtlinien von der politischen Seite, die werden überhaupt nicht beachtet. Aber wir wollen eigentlich gar nicht so als Aktionsgruppe so sehr irgendwie da an die Politik herantreten, außer dass letztendlich wie bei einer Demonstration, dass man plakativ denen was entgegenhält und Druck macht, indem man eben weiter Öffentlichkeit schafft. Also wir wollen jetzt da keine Gremienarbeit machen, aber es ist natürlich über die Gesetzgebung jetzt die Baugenehmigung auszusprechen halt nochmal jetzt so auf den letzten Metern eine Möglichkeit, um da reinzukrätschen. Zumal halt sich auch über die Wahlen der Bezirk ja neu konsolidiert hat und ja zumindest auf der politischen Ebene auch ein bisschen mehr nach links gerutscht ist. Also die Hoffnung war jetzt da, dass man vielleicht da auch noch ein paar Leute findet, die da nochmal anders drüber nachdenken. Aber das passiert halt nur, wenn wir entsprechend Druck reingeben. Und da ist halt die große Herausforderung, die ganzen Kräfte, die eigentlich in der Rigaer Straße auch alle da sind, in unterschiedlichster Form, die zusammenzufassen auf verschiedenen Kommunikationsebenen, um auch nach diesem verheerenden letzten Jahr, wo so viele Kräfte gebündelt wurden, und ich denke, das war auch politische Absicht von Henkel, Kant, Krümmer da eben, dass die uns so genervt haben, um halt Investorinnen diesen Weg zu bereiten, den Weg zu ebnen, damit ja einfach das passiert, was halt überall passiert, ist, dass nämlich eigentlich der Kapitalismus immer ausufernde Form hat. Und diese CG-Gruppe, die steht übrigens eigentlich auch dafür, dass die sind überhaupt gar nicht interessiert an Kiezstrukturen. Also die haben sich wirklich zum erklärten Ziel gemacht. Das steht auch in ihrer Hochglanzbroschüre, das kann man auch auf ihrem Internetauftritt sehen, dass sie Strukturen wirklich in der Stadt verändern wollen, indem sie eben diese Aufwertung betreiben, was bedeutet, dass sie flächendeckend sich einkaufen. Das machen sie hier in Berlin. In Lichtenberg sind ganz viele Häuser zum Beispiel auch von denen. Das sind jetzt keine Luxusbauten, aber es sind trotzdem von denen aufgekauft worden. Steglitzer Kreisel und andere Gebäude hier in der Stadt, die aber dann wirklich zu Luxusbauten umgebaut werden. Also das sind einfach Big Player im internationalen Kontext. Die handeln nach so einem sogenannten Vertical Village, wo die wirklich übers Internet, also über die digitalen Medien, die Leute, die an diesem Wohnraum interessiert sind, quasi hierher holen. Also die haben überhaupt keine Beziehung, keine Bindung mehr zum Kiez und somit werden natürlich Kiezstrukturen komplett ausgehebelt. Und die selber, das ist ja eigentlich auch nur so eine Kapitalverwertungsgesellschaft, das wird ja direkt komplett als Paket auch verkauft, damit die da möglichst viel Rendite machen und dann tschüss und weg sind sie und haben dann schon das nächste Projekt irgendwie. Da werden Milliarden investiert und wir als kleine Leute hier aus der Straße haben uns jetzt angemaßt, diesem Drecksarschloch irgendwie Widerstand zu geben, bis er abhaut. Ja, dieses CG-Magazin, von dem du da gesprochen hast, diese Hochglanzbroschüre, die kommt ja vierteljährlich raus. Und was interessant ist, ist, dass CG, also Christoph Gröner, der wurde vor einigen Jahren schon als Immobilienkönig von Leipzig gefeiert irgendwie. Interessant ist halt auch so von den hierarchischen Strukturen dieses ganzen CG-Konsortiums. Er ist halt hundertprozentiger alleiniger Eigentümer dieser ganzen Firma sozusagen. Die sind halt total gewieft. Die haben in ihren eigenen Strukturen halt zum Beispiel eigene Juristerei. Die sind auf jeden Fall rednerisch total geschult. Das kommt bei uns jetzt nicht so an, weil wir uns nicht mehr verarschen lassen, aber die sind halt sehr gewieft und was sagte, das interessiert die halt auch wirklich überhaupt nicht, wo die da reingehen und womit die halt werben. Achso, nee, nochmal kurz zu diesem Magazin. Also die haben sich zum Beispiel ganz offiziell gegen die Mietpreisbremse ausgesprochen, dass sich doch bitteschön die Politik aus der Wirtschaft raushalten solle. Im anderen Gegenzuge muss man aber auch wissen, dass die CG ganz offensichtlicher jahrelange Spender für CDU-Sachen ist und auch keinen Hehl daraus macht, sich davon Vorteile in der Vergabe von Grundstücken zu erhoffen. Und bei diesen Infoveranstaltungen, bei der ersten zumindest, wo Christoph Gröner sich versucht hat, noch selber die Ehre zu geben und teilweise die Leute so dermaßen beschimpft hat, was glaubt ihr denn, wer ihr seid, wie verstrahlt seid ihr denn, wir bauen hier komme, was wolle, und immer wieder diesen sozialen Aspekt irgendwie versucht hat, wir sind sozial vom Kiez für den Kiez, für den Kiez mit dem Kiez und so weiter. Also zum Beispiel solche Sprüche wie sozial ist, dass jemand, der diese Wohnung bezieht, dir deine Wohnung nicht wegnimmt. Sozial ist, dass die BUF für 8 Euro bleiben kann und wir dadurch Millionen Ausfälle haben in der Planung. Also sie verschenken ja teilweise, also dadurch, dass die Argumentation, dass das in einem Kiez ist und noch dazu in der Rigaer Straße, das ist ja schon eine Dreistigkeit an sich. Genau, und das andere, was ich noch erwähnen wollte, wir haben noch überhaupt nicht darüber gesprochen, dass ein Historienverein, Kohlhase e.V., sich über Jahre hinweg mit diesem Gelände beschäftigt hat. Das sind die sogenannten Eckertschen Häuser gewesen, die von der CG mal eben in einer relativen Nacht-und-Nebel-Aktion abgerissen wurden. Das waren die Häuser, die zur Straße hin sichtbar waren. Die waren denkmalgeschützt für genau 3 Monate, bis Pannhoff, der damalige zuständige Stadtrat für Bauen und Stadtentwicklung, ein Deal gemacht hat, dass die BUF bleiben kann und dafür die Häuser fallen können und dadurch, also durch die Aufweichung des Denkmalschutzes. Also wir haben jetzt auch nochmal klar gelernt, es gibt Denkmalschutz und Denkmalschutz. Mhm. Ja. Da gibt es jetzt auch sehr, sehr viele Stimmen, die immer mal wieder zu erkennen geben, dass da noch was kommen wird, auch auf realpolitischem Wege, um herauszufinden, ob dieser Abriss eigentlich rechtens war oder ob der im Nachhinein einfach nur versucht wurde, glatt zu bügeln. Nichtsdestotrotz, diese Gebäude sind gefallen. Und dieser Verein hat über Jahre hinweg dafür gekämpft, dass es diesen Denkmalschutz gibt. Ne? Das waren die ältesten Häuser hier im ganzen Kiez. Genau. Also, und Christoph Grönert hatte da auch auf eine militante Aktion in Leipzig reagiert. Ganz genau. Also sehr emotional und undifferenziert und hat eben dann wirklich von heute auf morgen diese Häuser abgerissen. Es wurde keine Absperrung vorgenommen. Das Ordnungsamt wurde im Nachhinein informiert. Also wird dann mal eben Bußgeld bezahlt. Das ist dann so einem Investor ja dann auch scheißegal. Also das schafft dann mal wieder Fakten. Da sind dann auch sogar Gesteinsbrocken auf Autos gefallen, weil die gar nicht weggeparkt waren. Also damit muss man natürlich auch jetzt rechnen. Das ist so das, was wir an Insider-Infos auch bekommen haben. Dass eben zum Beispiel diese denkmalgeschützte Decke abtransportiert ist und dann im Gegenteil, wenn dann der ganze Schutt abgeräumt ist, dann direkt die Baugruppe ausgehoben wird, weil diese CG-Gruppe einfach davon ausgeht, in diesem ganzen Geklüngel da in den Jahren davor, dass die Baugenehmigung sowieso erteilt wird und dass sie dann eigentlich auch schon vor dem quasi 17. März, wo das stattfinden soll, die Baugenehmigung über die BVV-Sitzung, dass sie dann schon die Grube ausheben, dass sie dann quasi gleich loslegen können, wenn das Ding auf dem Tisch ist. Und da stellen sich natürlich uns einmal sowieso die Haare auf und dann wollen wir natürlich auch entsprechend jetzt nochmal ganz massiv Druck machen, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass die überhaupt gar keinen Bock mehr haben, hier zu investieren. Und die wollen natürlich auch nicht ihre tolle Klientel da verschrecken, wenn das dann bekannt wird, dass dann da wieder Rabatz ist hier in der Rigaer Straße. Es gibt ja jetzt schon so Shuttle-Service, wo dann Leute in so abgedunkelten Wagen kommen und genau. Besichtigungen machen, was da eigentlich entstehen soll. Ne? Ja, also der Druck von der Straße kann eigentlich nicht groß genug sein. Und vielleicht noch eine Sache, also das zieht sich ja alles schon sehr lange und lange entzog sich das so ein bisschen der wirklichen Anwohnerinnen-Öffentlichkeit, das Ganze, weil das halt sehr gedeckelt wurde und nur bestimmte Leute erreicht hat. Und Antje Ökosund, also Stadtraumnutzung e.V., auch sehr bedacht darauf war, halt immer wieder zu gucken, mit der CG zusammenzukommen, noch einen Platz für die Kultur zu sichern und so weiter. Da gibt es sehr unterschiedliche Stimmen und Meinungen dazu. Was ich noch wichtig finde, um mal die Tragweite und wie sowas immer läuft hier in dieser Stadt auch so ein bisschen zu verdeutlichen. Es gab im Rahmen dieser ganzen Entwicklung schon mal eine Veränderungssperre. Das heißt, dass zwischen Beginn der Verhandlungen und Abrissgenehmigung, zwischen Beginn der Verhandlungen zum Bauprojekt und Baugenehmigung eigentlich keine Veränderungen auf dem Gelände stattfinden dürfen. Ne? Und das ist etwas, was nur in bestimmten Fällen von der Baugesetzgebung vorgesehen wird und ansonsten erkämpft werden muss. Und es gab sowas schon mal auf diesem Gelände. Daraufhin gab es eine Bauprojektplanänderung. Das heißt, die haben einfach umdisponiert, haben nochmal Dinge verändert im Bauplan und sind zum Senat gegangen und haben gesagt, meh, meh, meh, meh, meh, meh. Und der Senat hat das aufgeweicht und durchgewunken. Das ist auch was, was typisch ist. Bezirk auf Landesebene gibt. Ganz genau. Und das ist auch etwas, was typisch ist für Bezirksarbeit, dass das auch wirklich sehr begrenzt ist. Also unabhängig mal von dieser total beschissenen Anlage der Bürgerbeteiligung an sich, was wirklich echt ein riesenblödes, ganz beschissenes Proforma-Ding ist. Also da wird es in den nächsten Jahren darum gehen, daran zu gehen, wenn man nicht wirklich viele Massen auf die Straßen kriegt, die wirklich sagen, hier, weil mittlerweile stehen die Leute mit dem Rücken zur Wand und die anderen raffen es halt noch nicht. Aber ne, das ist die eine Seite und die andere Seite ist aber diese Baugesetzgebung, die halt viel zu viele Sachen durchlässt und dass den Bezirken halt an bestimmter Stelle, selbst wenn die Bezirkspolitiker wirklich und Politikerinnen hinter uns stehen sollten und skeptisch gegenüber bestimmten Vorhaben, dann ist es im Zweifel regelmäßig in den letzten Jahren so gewesen, dass der Senat einfach durchwinkte. Das war unter Wovereit so und das ist auch jetzt so. Genau. Das ist dann wieder, die Politik soll sich nicht in die Wirtschaft einmischen. Ne? Genau. Jetzt in der Rigaer Straße ist ja ein Kiez, der schon lange und vielfältig auch unter Angriff, könnte man sagen, steht. Dem Gefahrengebiet der Teilräumung der Kaderschmiede. Vielleicht könnt ihr beschreiben, wie ihr versucht, Leute hier noch zu mobilisieren. Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen die Luft raus ist, dass einfach die Repression halt ihre Wirkung entfaltet. Was sind eure Überlegungen, wie ihr einerseits mehr werdet, wie ihr auch die Leute, die schon aktiv sind, beim Ball behält und genau, wie ihr euch selber auch motivieren könnt, dran zu bleiben? Was sind da so eure Gedanken und Strategien? Also wir haben in der Vergangenheit vielfältig vor allen Dingen Informationsveranstaltungen auch gemacht, auch zusammen mit wirklich den Leuten aus den Hausprojekten, die da auch immer involviert waren, also thematisch und auf dem Laufenden waren. Wir haben Filmvorführungen gemacht zum Thema Stadtveränderung und Gentrifizierung auf der Straße. Wir haben natürlich jetzt alle eigentlich in der Straße, es war jetzt nicht nur die 94, die unter diesen Repressionen zu leiden hat, die natürlich am meisten und die sind natürlich auch gerade zum Beispiel in ihrer solidarischen Aufgabe auch sehr bemüht, Menschen, die Repressionen zu erleiden haben, immer noch, also Stichwort Arumbalu, Thunfisch, das werden auch Kräfte gebündelt, um sich für die stark zu machen. Nichtsdestotrotz sind die am Ball, also zum Beispiel eben auch bei der Veranstaltung im Dezember sind auch viele dazu gekommen. Wir selber haben jetzt eben einmal den Anspruch, weiter Öffentlichkeit zu machen. Das heißt eben dieses tägliche Scheppern, was wir 19 Uhr haben, wo natürlich auch alle herzlich eingeladen sind, zu kommen in die Riga 71, 73. Also wir machen da einfach immer für 10 Minuten Rabatz. Versuchen auch jetzt noch weiter Flyer zu produzieren, vor allen Dingen in verschiedenen, ich sag mal immer Sprachen, also dass möglichst viele Menschen auch mitgenommen werden. Die einen wollen sich nicht ausführlich informieren, die anderen brauchen einfach nur ein paar Schlagworte oder die einen kommen eben zum Scheppern. Andere wollen sich dann ausführlich informieren, wie auf dem Blog, was ich vorhin schon erzählt habe. Wir versuchen auch demnächst eine öffentliche Pressekonferenz zu machen. Da werden wir uns heute, jetzt im Anschluss haben wir auch gleich noch so ein Aktionsgruppentreffen, nochmal genau besprechen, wie das ablaufen könnte und welcher Zeitpunkt günstig wäre. Dann gibt es eben die Möglichkeit, in den Bezirk nochmal Druck reinzuschießen. Sprich, wir versuchen diesen neuen Baustadtrat von den Grünen, ist der, den Florian Schmidt, zu einer Veranstaltung zu bewegen, wo wir eben einfach nochmal unsere Meinung zu dem Thema und unsere Vorstellung von Freiräumen, die dringend notwendig wären hier im Kiez, also die, wie wir das gestalten wollen und nicht irgendein Investor, der von irgendwoher kommt und von irgendwoher Leute, die überhaupt keinen Bezug zur Kiezstruktur haben, hier etablieren wollen. Also was wir dagegen zu setzen haben, was wir für Vorstellungen haben und das ist halt die letzte quasi Brache jetzt hier im ganzen Kiez. Alles andere ist ja schon zugebaut worden, fatalerweise. Also man kam auch überhaupt nicht mehr hinterher. Also ich selber habe auch eine Modernisierungsgeschichte überlebt, kann man wirklich sagen. Und da bin ich eine von ganz, ganz vielen. Also die Strukturen haben sich ja in den letzten 10 Jahren schon so drastisch verändert, dass es auch extrem schwierig ist, eben solidarische Strukturen und Vernetzungen überhaupt noch aufrechtzuerhalten, weil quasi man geht ein Haus weiter und dann sind auf einmal neue Nachbarinnen da, ne? Und die haben vielleicht auch gar kein Interesse, irgendwie loszulegen, weil die das nötige Geld mitbringen. Ne? Und so ist halt unsere große und sehr schwierige Aufgabe, also auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen Leute mitzunehmen. Wir versuchen auch Aktionsformen wie Go-Ins zu machen und Blockaden oder Ähnliches sind wir am Überlegen. Dazu muss man aber auch natürlich innerhalb von der Gruppe Vertrauen aufbauen. Das sind eigentlich alles Prozesse, die stattfinden müssen. Und der Baudruck ist halt enorm. Also der steht quasi wirklich vor der Tür. Und da dagegen zu halten, also bedeutet halt einfach nach wie vor Öffentlichkeit schaffen, Öffentlichkeit schaffen, Öffentlichkeit schaffen. Ja, und das andere ist, glaube ich, auch so, ich meine, es geht jetzt um dieses eine Gelände konkret, weil das ja auch nicht zu vergessen die letzte Möglichkeit ist im Kiez. Also es ist das letzte Gelände, was eigentlich noch eine Möglichkeit bietet, da jetzt noch durch verschiedene Proteste und so weiter einfach mitzubestimmen und die Verdichtung im Kiez einfach aufzuhalten, beziehungsweise an der Stelle zu stoppen, zu verringern, wie auch immer, am liebsten wirklich volle Kanne zu stoppen, weil es gibt ganz andere Bedarfe im Kiez, die vielleicht auch eine BVV, die halt für so einen großen Bezirk einfach zuständig ist. Kannst du kurz sagen, was ein BVV ist? Bezirksverordnetenversammlung, also die realpolitische Seite direkt im Bezirk. Und der Bezirk ist halt riesengroß und wir bemerken immer wieder, dass Leute, die da drin sitzen und halt vielleicht nicht aus der Ecke hier kommen, halt überhaupt keine Ahnung haben. Das haben wir auch. Gefahrengebiet war das auch so eine große Herausforderung. Es haben halt Leute, die jetzt nicht aktiv sind oder nicht direkt solidarisch unterwegs sind, immer wieder bemerkt, dass Leute irgendwie keine Ahnung davon haben, was hier eigentlich 3 Straßen weiter passiert, womit Leute tagtäglich konfrontiert sind auf die eine oder andere Art und Weise. Und für mich ist bei all dem Gegen auch das Für einfach immer wieder ganz, ganz wichtig. Es geht ja auch wirklich darum, wie wollen wir denn hier bitteschön alle miteinander leben? Was ist uns wichtig? Was brauchen wir, um hier, so verschieden die Menschen auch immer sind, wir müssen einfach auch der Tatsache ins Auge sehen, unser Kiez ist fast durchgentrifiziert. Es gibt eigentlich nichts anderes, kein anderes Gelände mehr, wo jetzt noch gebaut werden kann. Es ist alles komplett hochgezogen, was jetzt in den nächsten Jahren kommen wird, was längst begonnen hat. Ich meine, wir hatten in der Grünberger Straße, die ist jetzt auch nicht so weit weg, letzte Woche eine versuchte Zwangsräumung, die wurde verhindert, erstmal aufgeschoben. Aber das wird hier mehr und mehr zunehmen. In der Schreinerstraße gibt es obskure Arten und Weisen zu versuchen, die Mieterinnen aus dem Gebäude rauszuekeln. Das wird alles zunehmen. Dann wird es diese energetischen Sanierungen geben. Das hatten wir jetzt auch schon hier in der Samariterstraße, wo ein Haus, einfach ein altes Haus, zugedämmt. Das wird schwitzen wie Sau und irgendwann, ja, wir wissen, was dann passiert. Aber solche Dinge, davon gibt es halt noch von staatlicher Seite Unterstützung, finanzielle Blablabla. Also das was halt total wichtig ist, dass dieses ganze Mietenproblem ist ja jetzt nicht nur auf den Nordkiez bezogen. Ne? Also wir haben natürlich jetzt hier gerade massiv zu tun, gerade mit Luxusbauten, und weil der Kiez hier so attraktiv ist für Menschen von draußen, also in vielfältigster Form. Das eine sind eben die hochpreisigen Sachen, das andere sind halt auch Menschen, die hier als Partykiez hierher kommen und da Wegelände, also da gibt es ganz viele Stichworte, wo halt auch noch ganz andere Formen von Vertreibung und Okkupation letztendlich stattfinden, die denen, die hier eigentlich schon immer gewohnt haben, jetzt auch nicht unbedingt so grün sind. Wenn man aber berlinweit und darüber hinaus guckt, was für drastische Entwicklungen halt einfach sind, dann war halt unsere Aufgabe oder ist es nach wie vor auch natürlich auch eine große Vernetzung zu versuchen mit ganz vielen Mieten-Inis, die es halt in der Stadt gibt. Gestern war ja auch die Demo gegen den entlassenen André Holm und da waren zum Beispiel auch ganz viele Initiativen. Leider sind wir mit dem Redebeitrag nicht zu Wort gekommen, weil es einfach zu viele Inis gibt, die halt einfach bekannter sind als wir. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir da auch nochmal Öffentlichkeit geschaffen hätten. Aber was ganz schön ist, ist halt, also wir sind ja ursprünglich über die Kiezversammlung, über das Gefahrengebiet mobilisiert worden. Und mein Feedback ist von anderen Bezirken in Berlin, dass wir, wie wir uns als rebellische Nachbarinnen halt auch vor die Karteschmiede, vor die Leute in der 94 gestellt haben, dass das eine unglaublich positive Resonanz hatte. die mir eigentlich jetzt erst seit 2 Monaten oder was so bewusst geworden ist, weil ich dann mal endlich ein bisschen mehr Zeit hatte, auch mit anderen Leuten aus den Kiezversammlungen zu sprechen. Und die uns also wahnsinnig viel Zustimmung überbracht haben und gesagt haben, ja, ihr müsst unbedingt die Kiezversammlung auch aufrechterhalten, was jetzt gerade so die letzten Male halt bei uns hier auch nicht so gut gelaufen ist, weil einfach die Luft ziemlich raus war. Aber da sind halt einfach schon Vernetzungen entstanden oder auch einfach solidarische Strukturen auch schon wieder, wo wir uns gegenseitig einladen zu kommen, soweit es natürlich auch die Kräfte ermöglichen. Und in Neukölln zum Beispiel, die haben ja jetzt auch ganz viel Nazi-Probleme, wo dann auch nochmal andere Stadtkämpfe stattfinden und so. Und das kann hier auch alles passieren. Also eigentlich kann man sich nicht genug vernetzen, um widerständig in jeglicher Form zu sein. Ja. Und was Öffentlichkeitsarbeit angeht, also wir haben ja auch die Situation natürlich, wenn wir an die Medien gehen, je mehr Radau und Krawall hier ist, desto größer ist dann auch das Interesse. Leider, wenn nicht so viel los ist, dann Riga-Straße ist einfach schon so ein Label, da kommen dann die Medien erst vorbei, wenn es wirklich ein bisschen brennt. Also von daher ist es uns auch wichtig, gerade so eine Möglichkeiten zu haben der Öffentlichkeitsarbeit und Leute ranzukriegen, dass das Scheppern wirklich konstant möglich ist, dass das auch immer größer wird und immer mehr Leute dazukommen können. Weil Veränderungssperre wurde vorhin schon mal erwähnt, das wäre halt noch die Möglichkeit für den Bezirk, wenn der dazu bereit wäre, und das wird dann nur sein, wenn ganz viel Druck auch von der Straße kommt, jetzt dem akut bevorstehenden Abbruch der letzten Strukturen, die auf dem Gebäude noch da sind, was dann ja auch bedeutet, jetzt kann gebaut werden, erstmal einen Riegel vorzuschieben. Und das ist jetzt unser Nahziel und dann das andere zu gucken, darüber zu diskutieren, wie können wir hier günstigen Wohnraum reinkriegen, was kann da der Bezirk noch machen, wie können wir Druck ausüben, das wäre dann das Fernziel sozusagen. Genau, und ich würde halt gerne nochmal anknüpfen an das, was ich vorhin eigentlich sagen wollte, dieses Wofür, ne? Also es ist ja auch eine Frage, unabhängig mal davon, wie wollen wir leben und wie tolerant kann man gegenüber anderen Sachen sein, also wenn hier Leute hinziehen und halt einen bestimmten Anspruch haben, der sich überhaupt nicht mehr deckt mit Leuten, die, also mit den Lebensrealitäten von Leuten, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Ich meine, sozialer Wohnungsbau, den gibt es so einfach schon seit Jahren nicht mehr. Es ist seit über 10 Jahren nicht mehr gebaut worden für Leute mit geringem Einkommen. Ob es jetzt nun Leute aus welchen Gründen auch immer ohne Arbeit sind oder ohne Einkommen, ob es alleinerziehende Menschen sind, ob es Rentnerinnen sind, ob es Freedom Fighters oder geflüchtete Menschen sind und so weiter und so weiter. Ja, da gibt es ja 1000 Gründe. Und wer hier irgendwie in dieser Gesellschaft nun Geld verdient mit der Arbeit, die Person macht oder nicht, das ist ja sowieso auch nochmal immer die Frage, ja, die mich immer wieder erstaunt, also mit welcher Legitimation Leute eigentlich sagen, ja, ich verdiene das und das und deswegen und so. Also da sind schon sehr unterschiedliche Lebensstandards und Werte, die jetzt in diesem Kiez auch immer mehr hinzukommen, wo man tagtäglich eigentlich zu gucken hat, wie man sich damit arrangiert. Aber die Frage ist auch ganz persönlich für mich gesprochen, was kann ich denn eigentlich ertragen und von mir noch verantworten, wenn ich einfach weiß, dass Leute hier im Kiez sind, die am Essen sparen, um sich die Miete hier leisten zu können, egal ob das in anderen Kiezen schon längst so ist oder nicht. Ich kann das mit mir nicht vereinbaren und ich finde es auch eine Frechheit, wenn Leute irgendwie, weil sie das Problem selber nicht haben, dann irgendwie, also das eine ist Kritik üben und sagen, okay, ich fühle mich dadurch gestört. Zum Beispiel beim Scheppern hatten wir neulich so eine Diskussion mit so einem anwohnenden mit 50er-Paar, ich glaube Ehepaar oder was, wie auch immer. Also diese immer wieder schleichende und manchmal richtig zuschlagende Entsolidarisierung als Resultat von unterschiedlichen Lebensrealitäten und so weiter. Also das ist auch was, wofür ich jeden Tag versuche, irgendwie dagegen zu gehen und andere Sachen zu leben, was in diesem Kiez auch noch auf eine gewisse Art und Weise möglich ist. Es gibt hier jeden Abend Fokü in verschiedenen Läden und, und. Also da gibt es noch Möglichkeiten und die werden auch versucht, immer wieder hochzuhalten. Ne? Da gibt es viele Gründe, warum man das tun kann. Auf der anderen Seite gibt es mittlerweile auch viele Leute, die so resigniert sind. Und also es hat so unglaublich lange gedauert, bis wir nach außen tragen konnten und sich das so ein bisschen verbreitet hat, dass diese verdammte Scheiß-Baugenehmigung einfach für dieses CG-Mistding, Entschuldigung, aber ist ja so, einfach noch nicht vorliegt. Also ja, und das ist ja sowieso die große Taktik, also die Leute die ganze Zeit mit irgendwelchem Scheiß zu beschäftigen, dass eine Entschleunigung und ein wirkliches Reflektieren und ein Wahrnehmen von wirklicher Not im Kiez einfach überhaupt möglich ist, ja, dass Leute sich mit Missständen beschäftigen. Ein anderes Ding, was mir auch dazu einfällt, was auch ganz klar irgendwie für mich da auch mit reinpasst. Ich meine, es gibt unglaublich viele Obdachlose hier in diesem Kiez und Umgebung und es scheitert, also es gäbe viel, viel Leute, es gibt sehr viele Leute, die gerne was für Obdachlose auf die Beine stellen wollen. Die Barrieren sind denkbar hoch, weil es immer eine Waschstelle geben muss und eine hygienisch abgenommene Küche und so weiter. Und es gibt einfach simpel keine Gebäude, die das hergeben, die dazu zur Verfügung gestellt werden. Und all diese Sachen, dieser ausverkaufte Staat, ne, das sind alles Sachen, die mich so dermaßen ankotzen. Was halt auch ein Punkt ist, warum man sich vielleicht insgesamt in diesen Gruppen trifft und versucht da permanent jeden Tag gegenzuhalten. Ich glaube, das Stichwort Emotionalisierung ist ganz, ganz wesentlich. Also die wenigen Menschen, die sich überhaupt noch emotionalisieren lassen, so jedenfalls mein Eindruck manchmal, die versuchen wir halt hier auch zu bündeln, um natürlich in unterschiedlichster Form so Art Stichwortgeber jetzt über die Aktionsgruppe zu sein. Also die einen plakatieren eben, die anderen machen Infotexte, die Dritten gehen an den Bezirk ran. Also so halt, ne? Aber das sind halt eigentlich alles Leute. Es kam ja auch immer wieder welche in die Aktionsgruppe, die haben gesagt, ja, also wenn ihr irgendwie eine Demo macht, dann sag mal Bescheid. Also ich will jetzt hier keine Texte lesen, aber sag mal einfach Bescheid, ich stehe auf der Straße. Und das ist natürlich ganz genial. Und also meine persönliche Emotionalisierung ist neben dem, wie ich jetzt hier dazugekommen bin, natürlich über diese wirklich unsägliche Beräumung da in der Riga 94. Das war so der aktuelle Anlass, aber ganz grundsätzlich geht es mir halt auch so, dass einfach diese Durchkapitalisierung jeglicher Gesellschaftsformen, ich finde das sowas von unerträglich, dass alles, was unser Leben eben ausmacht, dass sich das auch auf die Seelen der Menschen so auswirkt, dass eigentlich diese Vereinzelung stattfindet, dass die Leute sich auch gar nicht mehr, also dieser Kapitalismus, der zwingt die Leute auch alle in so ein Phlegma. Also wir werden alle infantilisiert bis zum geht nicht mehr, alle sitzen quasi vorm TV irgendwie daumenlutschenderweise wie so ein Embryo, was irgendwie wie so ein Säugling, weil wir nur noch konsumieren. Also der Mensch im Kapitalismus ist nur was wert, wenn er oder sie konsumiert. Und das ist eigentlich so der einzige Nenner, den diese Gesellschaftsform eben ausmacht. Und wenn man das ganze Ding halt nicht nur lokal anguckt, sondern natürlich global in diesen ganzen Auswirkungen mit Klimaveränderungen und so weiter. Also das, ich gehöre eigentlich immer zu denen, die auch jeden Tag und muss das immer in diesem ganzen Kontext denken und sehen, was für fatale Auswirkungen jeder Schritt hat, den wir tun oder eben auch unterlassen. Und da fühle ich mich persönlich also immer so verantwortlich, also für, auch gegenüber mir selbst und meiner Wut, die ich einfach auch jeden Tag dann habe, wenn ich das so sehe oder wenn ich auch sehe in meinem unmittelbaren Umfeld, also Menschen, die jetzt nicht so politisch sind, die das nicht reflektieren wollen, weil sie sich vielleicht anders schützen müssen oder ihren anderen Scheiß eben machen. Aber mir ist es trotzdem einfach ein Bedürfnis, immer wieder auch zu sagen, ey Leute, das ist eigentlich unser Globus und ich habe wirklich verdammt nochmal kein Bock, mir von irgendeinem verfickten Oberarsch wie diesen Christoph Gröner irgendwie sagen zu lassen, wie ich hier zu leben habe, wie ich mein Umfeld gestalten will oder von irgendeiner BVV, die da irgendwie überhaupt keine Peilung hat, was sie da so machen, ne? Und mich dann aus einer Versammlung rausschmeißen, aus einer öffentlichen Sitzung, weil sie das flexibel nicht irgendwie auf die Reihe kriegen, mal unkonventionell zu reagieren. Und dann sind das jetzt alle auch noch linke Parteien hier im Kiez. Ne? Und dann kriegen die das nicht gebacken, nennen sich alle wahnsinnig große Demokraten, kriegen das nicht gebacken, dass sie dann da mal mit so einer Frau, die irgendwie jetzt sagt, hey, was ist denn das hier? Ich wollte hier eine Frage loswerden, jetzt lasst ihr mich nicht. Ne? Ich meine, dann könnt ihr euch doch bitte auch alle diese Demokratie in den Arsch schieben. Das braucht keiner mehr. Ja? Als hier das mit der 94 losgegangen ist, das war ein Kommentar, den ich mir da auch nicht verkneifen konnte, weil ich da auch quasi von der Presse AG in die Öffentlichkeit gesprochen habe, dass diese Idee der Hausprojekte, diese Idee der selbstorganisierten Strukturen, dass die zukunftsweisend ist und nicht irgendwie hier immer auf die Linken und die Autonomen und gefährlich und tralala geguckt wird, sondern eigentlich, dass auch die Presse, dass die Medien, dass die Gesellschaft irgendwie da mal ein Verständnis für entwickelt oder wieder ein Verständnis für entwickelt. Ich meine, es gab ja schon diese ganze Hausbesetzerin-Szene in den 80ern und so weiter. Das ist alles schon wieder vergessen. Dass man da eigentlich was mitnehmen kann. Wir tun immer so, wir sind so die große offene Gesellschaft und saugen alles mögliche auf. Ja, guckt euch mal irgendwelche Talkshows an. Da ist alles vorgefertigt. Es gibt nichts und es gibt immer nur das Verantwortung abgeben in irgendwelche institutionellen Strukturen. Und da gibt es irgendwie jemand, der ist dann schon wieder zuständig. Ne? Wir müssen diese Zuständigkeiten verlassen. Jeder ist für sich verantwortlich. Wir müssen es tun. Jeder Einzelne. Ich muss es tun. Und zwar jetzt und sofort und in jeder Sekunde. Es ist auch Gedankenarbeit, dieses permanente Formen und Formulieren von dem, was ich bin. Also ich habe jetzt hier letztes Jahr auch wieder wahnsinnig viel gelernt von allein vom Sprachgebrauch. Ich war da jetzt nicht so lange drin hier in den Strukturen, wo sich ja auch Leute mit Texten beschäftigen oder mit Gender-Problematiken oder so. Oder wie benennt man es einfach auch? Und es ist alles so wichtig und wir diskutieren immer noch viel zu wenig, um eigentlich uns selber auch als Gesellschaft, als Mitmenschen irgendwie voranzubringen und nicht eben in diese infantile Stellung bringen zu lassen von diesem Dreckswahn von Kapitalismus. Was daran interessant ist, ist, dass vieles ja schon seit Jahren immer wieder da ist. Also wenn ich mich daran erinnere, vor 2 Jahren, glaube ich, gab es eine Veranstaltung im Museum Friedrichshain-Kreuzberg zu der Frage, warum Besetzungen nach wie vor oder wieder notwendig sind und warum man daran gar nicht vorbeikam. Also warum man an Besetzungen oder Besetzten als Form des Widerstandes und des Zurückholens von Räumen und von selbstverwalteten Strukturen und so weiter. Und da waren 250 Leute da an dem Abend und das wurde auch groß von Polizei irgendwie begleitet. Leute wurden kontrolliert, labarababa. Aber wenn es dann Besetzungsversuche gab, bis auf jetzt zum Beispiel diese intern gut strukturierten Versuche von Social Center for All, ja, aber ansonsten gab es ja ein paar Versuche, Dinge zu besetzen oder Ansätze, auch Besetzen statt Räumen. Zum Beispiel hat diese öffentlichen Massenbesetzungen ins Gespräch gebracht, immer wieder. Und es gibt einen Haufen Leute, die das auch so sehen, aber die Tatsache, dass wenn es Besetzungsversuche gibt, einfach sehr wenige Leute mit in die Gebäude reingehen, was es einfach unmöglich macht, sowas zu halten und so weiter. Das wird auch in vielen Gruppen weiterhin thematisiert und immer wieder auseinandergenommen. Was braucht es denn dafür und warum? Und also das Warum und das Ja, es müsste eigentlich sein, das ist klar. Ja, aber es scheitert immer wieder an dieser Durchführung und man kriegt an allen Ecken und Enden immer wieder mit, okay, letztlich hapert es dann doch. Das ist ja wie im Kleinen, so im Großen, an den Leuten, die es dann wirklich mit durchführen. Ob es jetzt hier bei bestimmten Veranstaltungen ist, wo einfach zu wenig Leute da sind, bei Aktionsformen von kleinen Kiezgruppen in Pankow, sonst was, die immer dastehen oder auch manchmal wir mit 10 Leuten und denken uns, okay, ist besser als nichts, aber ja, so Sachen. Und im Grunde sehe ich immer wieder, es ist so unglaublich viel da. Und ich meine, gestern waren irgendwie teilweise 1300 Leute auf der Straße. Das ist nochmal ein anderer Zusammenhang, aber solche Sachen, ja, es ist unglaublich viel da und wir müssten es eigentlich noch mehr zusammenbringen und einfach tun, ja, aber diese Selbstverständlichkeit von Räumlichkeiten, wo man sich frei, unabhängig vom Geldbeutel und sonst welchen anderen äußeren Faktoren einfach treffen kann, dieser Wunsch, selbstbestimmt zu leben und solidarisch zu leben, dass es einem einfach nicht am Arsch vorbeigeht, wenn der Nachbar geräumt werden soll oder wenn jemand nichts zu fressen hat und so weiter. Das merke ich, dass das zum einen wächst und zum anderen merke ich eine stärker wachsende Ignoranz von anderen Menschen. Also diese Schneise ist extrem groß. Also insofern ist CG jetzt natürlich auch der Aufhänger, ja, dass hier genau. Im Kiez seit Jahren gentrifiziert wird und dass hier in verschiedenen Straßenzügen, in der Dolziger beispielsweise, gefühlt fast die Hälfte der Häuser mittlerweile Neubauten sind, die in den letzten 2-3 Jahren errichtet wurden. Das ist uns allen bewusst und auch jedem hier im Kiez, weil man kann ja schlecht die Augen davor verschließen, aber wir hängen uns jetzt an diesem Thema auf und mit der Zielrichtung, die natürlich sehr viel weiter geht als jetzt nur, also wenn das erfolgreich ist oder vielleicht auch wenn es nicht erfolgreich ist, CG zu verhindern, um dann dennoch eine gewisse Struktur zu haben, um in der Richtung weiterarbeiten zu können und dann auch die eigentlichen Ziele zu erreichen, die für uns dahinter stehen. Hinter der ganzen Aktionsform oder hinter der Aktionsgruppe mit unterschiedlichen Aktionsformen. Und sich auch einfach nicht mehr veräppeln zu lassen, ne? Also wirklich der Realität auch jeden Tag irgendwie die Stirn zu bieten und zu sagen, okay, das ist so, aber ich will nicht, dass es so bleibt. Ne? Also, für Leute, die sich jetzt davon angesprochen fühlen, die auch ihr Leben wieder selber in die Hand nehmen wollen, dann... Das tun ja so viele, ne? Also so sollte das jetzt nicht. Also ich meine, ja, nach dem Motto, nichts... Fingerlutschen vom Fernseher hängen, sondern irgendwie aktiv, selbstbestimmt sein Leben möchten, die im Kiez sind, die außerhalb vom Kiez sind, wie können die an die Gruppe herantreten, wie können die sich einbringen, wenn man jetzt zum Beispiel in Kieznähe wohnt oder im Kiez, wie kann man, was sind da Termine, wo man euch, oder kann man einfach auf den Blog gehen und dann außerhalb vom Kiez, gibt es da Möglichkeiten, wie man sich mit euch solidarisieren kann, wie man den Kampf unterstützen kann? Ich wollte euch dazu äußern. Ja, es ist eigentlich, also auf dem Blog steht eben alles, also nochmal dieser Nordkids lebt Blog, versuchen wir auch immer aktuell zu halten, was übrigens auch in dieser digitalen Beobachtung, unter der wir stehen, auch nicht immer so leicht ist. Die Polizei ist ja, oder auch der Staatsschutz, polizeiliche und der Verfassungsschutz sind uns insbesondere durch das Gefahrengebiet ganz fatal auf den Fersen. Wir haben ja auch Briefe gecheckt und so, also alles so Dinge, die wir eigentlich überhaupt nicht, also die sind tatsächlich auch sogar illegal. Also da ist auch schon eine Schwierigkeit, sich zu vernetzen, zu kommunizieren. Aber wir versuchen es natürlich. Wir versuchen weiter die Vernetzung zu betreiben. Also es gibt ja auch dieses Mieten-Hearing, was jetzt vor Weihnachten schon zweimal, glaube ich, stattgefunden hat. Die Kiezversammlungen untereinander sich zu vernetzen. Also wir als Aktionsgruppe, wir treffen uns jeden Sonntag um 17 Uhr. Da steht dann auch im Netz, wo das dann stattfindet. Meistens im Infoladen, manchmal eben auch im Jugendclub in der Liebigstraße, also beide Orte. Je nachdem, ob wir dann nochmal zum Beispiel den Baustadtrat dazu holen, dann gibt es dann vielleicht auch noch das Widerstandsmuseum, wo wir reingehen. Aber das werden wir dann immer tagesaktuell auch rausgeben. Also wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung. Also da ist natürlich allen, die gewillt sind, was zu tun, letztendlich alles offen. Ne? Also entweder macht man es selbst oder man hat sowieso eine Gruppe um sich und versucht dann auch auf der Straße irgendwie Öffentlichkeit zu schaffen. Es sind auch Leute dazugekommen zuletzt, die gesagt haben, sie können sich auch tatsächlich Gremienarbeit vorstellen. Also letztendlich ist mir persönlich das völlig egal, wie das auszusehen hat. Oder einfach überhaupt in diese solidarischen Strukturen hier reinzuwachsen. Also allein da ist sowieso schon eine Vernetzung da, wo man, wenn man sich zum Beispiel gemeinsam zu Fruku trifft oder so, dann kommt man ins Gespräch und man weiß, was so los ist. Oder wenn es auch eine Soli-Party ist, wir brauchen ja zum Beispiel auch immer Gelder. Wir haben einmal im Monat die Möglichkeit, in der Kaderschmiede zu kochen. Das nächste Mal ist am 23. Februar. Meistens versuchen wir das auch mit einer Infoveranstaltung zu verknüpfen. Also darüber versuchen wir dann zum Beispiel auch Auslagen reinzukochen. Warte mal kurz, 27. Februar war, glaube ich, der Termin gewesen. Oh, es ist ein Montag. Ja, immer Montag, immer im vierten Montag im Monat sozusagen. Also Möglichkeiten gibt es genug und wer uns finden will, ich denke, das wird dann auch passieren. Und was auch, also was mir immer so dann einfällt, wenn es darum geht, was kann Mensch denn eigentlich tun? Also im Grunde das, was Mensch gerne macht und gut kann. Also wir freuen uns immer über lustige oder kritische Plakatentwürfe. Es gibt jetzt gerade ein Positionsschreiben von der Bezirksgruppe, Ortsgruppe Friedrichshain-Kreuzberg von der Berliner Mietergemeinschaft aus der Kreuziger Straße, die sich auch nochmal zum einen zum Gefahrengebiet, zur Mietpreisbremse und zu der CG-Scheiße da positioniert haben. Man kann die Homepages verlinken zwischen den einzelnen Gruppen, kann mal zu Aktionen gegenseitig kommen. Und wenn es irgendwie ist, dass man mal irgendwie 100 Flyer mitverteilt oder irgendwelche Plakate klebt oder irgendwas, es gibt so viele Möglichkeiten und es gibt auch den Raum, auch wenn wir ganz oft, also mein Wunsch ist es zum Beispiel auch, und da hilft einfach auch schon mal so ein bisschen mehr Personen zu sein, aus diesem Reagieren rauszukommen, ins Agieren, also dass wir nicht immer so diesen Zeitdruck haben, hier zack, neue Info, oh fuck, los hier und so. Und dann halt gucken, was geht. Also es gibt auch einen Haufen Ideen, die einfach simpel aufgrund der Personenstärke der Gruppe oder auch dem Rückhalt von Leuten, die dann wirklich die Veranstaltung oder die Aktion besuchen würden, einfach scheitern. Du kannst keine Mahnwache auf die Beine stellen, wenn da irgendwie zwei, drei Leute irgendwie jeweils 5-Stunden-Schichten schieben müssten bei der Kälte, das funzt halt nicht. Das sind alles so Sachen, die sind auf mehr Schultern einfach dann ganz easy möglich. Genau. Das ganz konkret jeden Tag um 7. Genau. Direkt vor dem Gelände dann, also Siegerstraße 71 bis 72. Da trefft ihr immer Leute an, in wechselnden Konstellationen von uns. Wir sind da immer gesprächsbereit. Also wer sich da einfach einklinken will, kann dann einfach die Leute ansprechen, die dort jeweils vor Ort sind. Genau. Und was zu scheppern mitbringen, nicht vergessen. Kochtopf, Pfanne, alles, was Lärm macht. Wir haben auch so komische Vuvuzelas und so, die sind dann auch manchmal sehr gruselig. Genau. Okay, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch schon weiterreden, aber vielleicht treffen wir uns einfach in ein paar Monaten nochmal oder in ein paar Wochen. Ja, vielen Dank. Ja, danke. Ja. Tausend Dank.